Die Kraniche des Ibykos von Friedrich von Schiller. Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesenge der griechen Stämme froh vereint, zog Ibykos, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe der Lieder süßen Mund Apoll. So wandert er an leichtem Stabe aus Regium des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akro Korinth des Wandrers Blicken, und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehn. Seid mir gegrüßt, befreunte Scharen, die mir zur See Begleiter waren. Zum guten Zeichen nehm ich euch, mein Los, es ist dem euren gleich. Von fern her kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt die Schmach. Und munter fordert er die Schritte und sieht sich in des Waldes Mitte, das Sperren auf gedrangem Steg, zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muß er sich bereiten, doch bald ermattet sinkt die Hand, sie hat der Leier zarte Saiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt. Er ruft die Menschen an, die Götter, sein Flehen dringt zu keinem Retter. Wie weit er auch die Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt. So muß ich hier verlassen sterben auf fremdem Boden, unbeweint, durch böser Buben Hand verderben, wo auch kein Rächer mir erscheint. Und schwer getroffen sinkt er nieder, da rauscht der kranische Gefieder, er hört, schon kann er nicht mehr sehn, die nahen Stimmen furchtbar krähn. Von euch, ihr Kraniche dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben. Er ruft es, und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden, und bald, obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund in Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Und muß ich so dich wiederfinden, und hoffte, mit der Fichte Kranz des Sängers Schläfe zu umwinden, bestrahlt von seines Ruhmes Glanz. Und jammernd hören's alle Gäste, versammelt bei Poseidons Feste. Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, verloren hat ihn jedes Herz. Und stürmend drängt sich zum Prytanen das Volk. Es fordert seine Wut zu rächen des erschlagnen Mahnen, zu sühnen mit des Mörders Blut. Doch wo die Spur, die aus der Menge der völkerflutendem Gedränge, gelocket von der Spiele Pracht, den schwarzen Täter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen? Tat's neidisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, der alles Irdische bescheint. Er geht vielleicht mit frechem Schritte jetzt eben durch der Griechen Mitte, und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eignen Tempels Schwelle trotzt er vielleicht den Göttern, mengt sich dreist in jene Menschenwelle, die dort sich zum Theater drängt. Denn Bank an Bank gedränget sitzen, es brechen fast der Bühne Stützen, herbeigeströmt von fern und nah der griechen Völker wartend da. Dumpf brausend wie des Meeres Wogen, von Menschen wimmelnd, wächst der Bau in weiter stets geschweiftem Bogen hinauf bis in des Himmels Blau. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Von Cekrops Stadt, von Aulis Strand, von Phokis, vom Spartanerland, von Asiens entlegner Küste, von allen Inseln kamen sie und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie. Der streng und ernst nach alter Sitte mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine Örtchenweiber, die zeugete kein sterblich Haus, es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel düster rote Glut. In ihren Wangen fließt kein Blut. Und wo die Haare lieblich flattern um Menschenstirnen freundlich wehn, da sieht man Schlangen hier und Nattern die giftgeschwollnen Bäuche blähn. Und schauerlich gedreht im Kreise beginnen sie des Hymnus weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Frevler schlingt. Besinnung raubend, herzbetörend, schallt der Erinnyen Gesang. Er schallt des Hörers Mark verzehrend und duldet nicht der Leier Klang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle bewahrt die kindlich reine Seele, ihm dürfen wir nicht rächend nahn, er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen des Mordes schwere Tat vollbracht, wir heften uns an seine Sohlen, das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er fliehend zu entspringen, geflügelt sind wir da, die Schlingen ihm werfend um den flücht'gen Fuß, daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn Ermatten, versöhnen kann uns keine Reu, ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So singend tanzen sie den Reigen, und Stille wie des Todes Schweigen liegt überm ganzen Hause schwer, als ob die Gottheit nahe wär. Und feierlich nach alter Sitte, umwandelnd des Theaters rund, mit langsam abgemessenem Schritte, verschwinden sie im Hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet noch zweifelnd jede Brust und bebet und huldiget der furchtbaren Macht, die richtend im Verborgnen wacht, die unerforschlich, unergründet des Schicksals dunkeln Knäuel flicht, dem tiefen Herzen sich verkündet, doch fliehet vor dem Sonnenlicht. Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen: Sieh da, sieh da, Timotheus, die Kaniche des Ibykus! Und finster plötzlich wird der Himmel, und über dem Theater hin sieht man in schwärzlichtem Gewimmel ein Kranichheer vorüberziehn. Des Ibykus, der teure Name rührt jede Brust mit neuem Grame, und wie im Meere Well auf Well, so läuft's von Mund zu Munde schnell. Des Ibykus, den wir beweinen, den eine Mörderhand erschlug. Was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug? Und lauter immer wird die Frage, und ahnend fliegt's mit Blitzes Schlage durch alle Herzen. Gebet acht, das ist der Eumeniden Macht. Der fromme Dichter wird gerochen, der Mörder bietet selbst sich dar, ergreift ihn, der das Wort gesprochen, und ihn, an den's gerichtet war. Doch dem war kaum das Wort entfahren, möcht er's im Busen gern bewahren. Umsonst, der schreckenbleiche Mund macht schnell die Schuldbewussten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, die Szene wird zum Tribunal, und es gestehn die Bösewichter, getroffen von der Rache Strahl.